Ich werde satanistisch, packe mit mir die kleinste. Dann schlitze ich die auf und hole die Gedämme raus und esse die am Ende.